Sie fälschten drauf los, ohne die Vorlagen überhaupt eines Blickes zu würdigen. Der Verstand steht dem gebildeten Laien still, dem Fachmann Peitz aber diesmal auch. Er gibt seinem Kollegen denn auch gehörig zu verstehen, unglaubliche Torheit und unbegreifliches Glück zugleich bei jenen Leuten, gemeint sind die Fälscher. Sie besitzen echte Vorlagen, was sie angeblich brauchten und wollten, wäre nur eine geringfügige Interpolation, also Einschmuggelung. Denn das Wenige an besonderen Rechten, was sie für Hamburg durch ihre Fälschung erschleichen wollten, wäre mit ein paar eingeschobenen Worten oder Sätzen in echten Urkunden mit Leichtigkeit zum Ausdruck gebracht. Stattdessen fertigen sie mit Hilfe von Schere und Leimtopf eine ganze Reihe von neuen Urkunden, werfen die alten, echten beiseite und vertrauen auf ihr Machwerk mehr als auf alle echten Bullen. Und wie zweckwidrig zugleich. Die Leute wollten allerhand Rechte für ihre Kirche herausschlagen und setzen Bullen auf, von denen die späteren sehr viel weniger enthalten als die früheren. Hier traut man dem Hamburger zu, dass er auch den gewöhnlichen Hausmannsverstand vergraben habe, bevor er sich ans Handwerk machte. Kurz, die Sache ist so töricht angelegt, als nur irgend denkbar ist. Ein Elementarschüler, der mit einer gefälschten Unterschrift befürchteter Strafe sich zu entziehen versucht, könnte es wahrhaftig kaum plumper und törichter anstellen. Siehe Peitz, Seite 189 und 90. Peitz trifft mit diesen Worten, die ja an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig lassen, den Nagel auf den Kopf. Wenn mittelalterliche Männer sich hinsetzen, ob in Reichenau oder in Hamburg oder sonst wo, um Urkunden zu fälschen, werden sie unweigerlich auf geheimnisvolle Art zu Elementarschülern, nein, zu Halbidioten. Und die Fachgelehrten glauben so etwas willig, sie können nicht anders. Das Faktum tritt ja nicht einmal, sondern haufenweis in Erscheinung. Wir müssen uns mit den Hamburger Fälschungen noch weiter beschäftigen, denn die Überraschung kommt erst noch. Was schließt nämlich Peitz aus dem Umstande, dass die Hamburger Stücke unmöglich zu praktischen Zwecken gefälscht sein können? Er erklärt, die Stücke sind echt. Das heißt, es sind zwar nicht echte alte Originale aus der päpstlichen Kanzlei, sondern ganz harmlose neue Anfertigungen nach den alten echten Stücken. Und warum taten nach Peitz die Hamburger so etwas? Es handelt sich um das Bestreben, von dem alten Archivbestand zu retten, was zu retten war. Die Papyrus-Originale gingen unaufhaltsam der Vernichtung entgegen. Man versuchte, sie durch Abschriften zu ersetzen, war aber jetzt darauf angewiesen, die Fragmente mit eigenen Hilfsmitteln wiederherzustellen. Also wären die sonderbaren Machwerke ganz harmlose Nachahmungen echter Stücke, die sich in einem elenden Zustande befanden. Merkwürdig, dass die Hamburger so unersetzliche Schätze, die sonst in den Klöstern und Kirchen ihrer Wichtigkeit wegen wie Augäpfel gehütet werden, so gleichgültig der Vernichtung anheimfallen lassen konnten. Und dass diese Urkunden bereits nach ein paar Jahrhunderten in so furchtbar elendem Zustand geraten waren. Noch merkwürdiger, dass nun die Hamburger so lange mit der Neuanfertigung warteten, bis auf den alten Exemplaren gerade das Wichtigste nicht mehr zu lesen war, nämlich die Namen, besonders die Papstnamen. In mindestens 6 Stücken steht nämlich ein Papstname auf Rasur. Siehe Peitz, Seite 185 und folgende. Nach der Peitzschen These würde das dadurch zu erklären sein, dass der harmlose Neuanfertiger in den echten Stücken die Namen nicht mehr lesen konnte. Eigenartiger Zufall, dass der Zahn der Zeit gerade die Papstnamen zernagte. Auch der harmlose Sammler erwies sich, wie Peitz eingestehen muss, als ein Trottel. Denn er setzte zum Beispiel Urkunden zu völlig unmöglichen Ausstellern, siehe Seite 105. Er irrte sich bei der Datierung gewaltig und bewies eine auffällig unglückliche Hand bei seiner Verrichtung, indem er Teile verschiedener Urkunden verwechselte, siehe Seite 29. Dabei entwickelte er bei seiner Trottelhaftigkeit gleichzeitig ein geradezu raffiniertes Talent in der Gestaltung des Urkundentextes. Peitz hat nämlich die Entdeckung gemacht, dass sein harmloser Sammler eine ganz staunenswerte Kenntnis der Gebräuche der päpstlichen Kanzlei besessen hat. Es zeigt sich, dass bezüglich feinster Einzelheiten des Diktates, der Rechtsbestimmungen, des Formulargebrauchs, siehe Seite 5. Nein, auch die These vom harmlosen Neuanfertiger ist unhaltbar. Die verworrene Arbeit des Hamburger erinnert haarscharf an die Mache der Reichenauer und der anderen Kollegen. Die Hamburger Stücke sind Fälschungen, allerdings keine praktischen, darin hat Peitz vollauf recht. Es sind Hinterlassenschaften der großen Fälschungsaktion vom Ausgang des Mittelalters. Die überaus wichtige Verbindungslinie, die sich von Hamburg in die päpstliche Kanzlei erstreckt, wird uns später noch gründlich beschäftigen.